Yeah, what? Or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo, hier ist DIY or Die und wir haben sofort mit einem Fehler angefangen, weil das ja gar nicht das Lied war, das wir wollten. Den fünften. Du kannst auch noch den Kopfhörer verwenden. Dann kannst du es dir anhören. Hallo, hier ist DIY or Die auf der 95,8 und mit der August-Ausgabe. Andi ist auf Reisen, deswegen habe ich mir hier Verstärkung geholt und wir haben gerade zu viel gequatscht und deswegen fangen wir jetzt sozusagen gleich nochmal an. Dann fange ich jetzt einfach schon mal damit an zu erzählen, was mein Intro heute ist. Ich habe mir als Intro nämlich ausgesucht die Angry Angles mit dem Song Crowds und es geht los. Der geht so. Hallo, hier ist DIY or Die. Und das waren Angry Angles mit dem super tollen Song Crowds. Der Song ist ursprünglich auf der ersten gleichnamigen EP, also Crowds EP, 2005 erschienen und ist zusammen mit allen anderen EPs auf der Angry Angles Compilation von 2016, die von Gona Records veröffentlicht wurde, mit drauf. Und die Band mit Jay Retard und Alex Brown gab es von 2004 bis 2006, also so zwischen Lost Sounds und den Solo-Sachen von Jay Retard. Und auf der Compilation sind unter anderem auch tolle Coverversionen mit drauf, nämlich von Devo und Wire. Und jetzt habe ich eine vergessen, da war noch eine. Ach genau, von Oblivions ist Memphis Creep mit drauf, die sehr cool sind. Und insgesamt ist diese Zusammenstellung auf jeden Fall sehr toll. Deswegen hier heute nochmal bei uns. Und jetzt komme ich zu meinen Neuvorstellungen. Da habe ich ein paar aktuelle Sachen mitgebracht. Und die erste LP hatte Andi von ein paar Sendungen, ich weiß gerade nicht mehr genau wann, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger her mit dabei. Und ich habe sie mir jetzt erst geholt und wollte die aber euch einfach nochmal ans Herz legen. Und zwar die O Horizon LP von Silent Era. Silent Era sind eine super Bay Area Band mit wunderbar melodischem Gesang. Und ich habe für euch den letzten Song auf der Platte ausgewählt, die auf Sabotage und Last Hour rausgekommen ist. Und zwar den Song Big Swim. Bitteschön. Das war ein Silent Era mit dem Song Big Swim von der LP O Horizon. Und ich bin super laut, aber die Platte war gerade leider ein bisschen dumpf. Wir haben wieder das Problem, dass der eine Kanal nicht richtig funktioniert. Deswegen werden wir jetzt versuchen, alle nur noch auf dem anderen Plattenspieler aufzulegen, was heißt, dass wir keine Blöcke spielen können. Das heißt, ihr hört uns ganz viel quatschen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich noch mit ansagen, dass ich ja heute einen Special-Gast habe. Weil Andi auf Reisen ist. Ich habe heute nämlich Ronny zu Besuch. Hallo Ronny. Hallo. Und der legt dann später auch noch was auf. Jetzt mache ich aber ganz fix mit den Neuvorstellungen weiter. Und zwar habe ich als nächstes die neue EP von der Berliner Band Code Leather mit dabei. Deren EP habe ich in der vorletzten Sendung vorgestellt. Und auf der, deswegen sage ich jetzt auch gar nicht so viel mit dazu, aber auf der EP Smart Moves, die auf Adagio 830 veröffentlicht wurde, sind 9 Songs, ein toller Soundtrack zum Motorradfahren und wir hören den Titelsong Smart Moves. Ja, Das waren Cold Leather mit dem Song Smart Moves von der gleichnamigen LP. Die ist ganz geil, könnt ihr euch mal anhören. In der... Ich habe heute irgendwie lauter Sachen mit dabei, die ich schon mal dabei hatte oder irgendwie schon mal vorgestellt habe. In der vorletzten Sendung hatte ich auch das Demo-Tape von Aus mit dabei. Die sind auch aus Berlin und das wurde mittlerweile von Static Age auf 12-Inch veröffentlicht. Und die spielen am 15.09. in München im Café Kult auf dem Hieb- und Stichfest. Das ist daher also halb Veranstaltungshinweis und so halb euch nochmal naheliegen. Ihr hört den tollen Song Kein Licht von Aus. Das waren Aus mit dem Song Kein Licht und wir haben uns hier jetzt inzwischen auch ein bisschen eingespielt. War am Anfang alles noch ein bisschen neu und dann funktionieren hier manchmal wieder Sachen nicht. Dieser Mixer, ich weiß nicht, warum das nicht geht, aber der rechte Kanal funktioniert auf jeden Fall nicht, auch nicht, wenn man irgendwie dran ruckelt oder so, was normalerweise Andis Geheimrezept ist. Als nächstes habe ich die neue LP von Mülltüte mit dabei. Das ist die zweite LP der tollen Punkband, die auch aus Berlin ist. Und die Platte ist zum einen sehr typisch Mülltüte und zum anderen recht abwechslungsreich. Und Mülltüte sind ja eigentlich zu zweit, also Gitarre und Schlagzeug, aber auf der Platte haben sie sich dann noch mehr Leute mit dazugeholt und es gibt verstreut noch anderen Gesang oder Synthi. Und da die Lieder sowieso so kurz sind, möchte ich euch da auch gleich zwei am Stück vorspielen. Da hören wir als erstes den Song Gruß und dann direkt danach den Song Gehst du vivo. Und genau, Mülltüte mit dem Song Gruß. Das waren Mülltüte mit dem Song Gehst du vivo? Jetzt höre ich mich nicht mehr. Bin ich noch da? Hört ihr mich? Ich hoffe, es klappt. Das waren Mülltüte mit dem Song Gehst du vivo? Und davor haben wir den Song Gruß gehört von deren zweiter LP, die vor kurzem erschienen ist, von denen selber veröffentlicht. Und die ist super. Könnt ihr euch mal zulegen. Genau. Und jetzt habe ich noch eine letzte neue Vorstellung. Da habe ich ein Tape mitgebracht von der neuen Mönchengladbacher Band Carrows. Und da sind vier düster, ein bisschen gothy Post-Punk-Songs drauf mit Leuten von Serenefall, EA80 und Sniffing Lou unter anderem, was allerdings überhaupt kein Hinweis ist, dass sich das ganz anders anhört. Und ihr hört den zweiten Song vom Tape, Oktober, Carrows. Say you're down with Das war der Song Oktober von der Band Carrows aus Mönchengladbach von ihrem Demo-Tape. Und wer sich das komplett in Ruhe mal anhören möchte, findet es auf Bandcamp und auch die ganzen anderen Platten, die ich heute bisher vorgestellt habe. Sowohl die Neuvorstellung als auch diese Angry Angels LP. Und jetzt übergebe ich an Ronny, der hat nämlich auch noch ganz viele Platten mit dabei. Und jetzt quietscht, weil wir uns nämlich auch ein Mikrofon teilen müssen. Ja, ich habe ein paar Sachen dabei, die ich eigentlich generell ganz gern mal spielen wollte und auch ein paar neuere Sachen, aktuellere Sachen. Genau. Und das erste wird jetzt sein von den Big Boys Fred Cars von der gleichnamigen 7-Inch aus 1980. Ist aber von einem Bootleg natürlich, das ich mir günstig gekauft habe. Los geht's. Kill some Francis. Get him! So, okay. Gar nicht so einfach. Jetzt, das ist auch ganz schön laut. So, ist besser. Ja, jetzt bin ich doch hier an der Technik und Jesse ist rüber an die Turntables gegangen. Ja, das nächste. Turntable. An das Turntable. Ja, stimmt. Wir haben ja nur eins, deshalb gibt es ja auch diese Probleme. Menschenskinder. Ja, das nächste, was ich mitgebracht habe, ist was Aktuelles, also von einer ja schon etwas älteren Band, von den Forward aus Tokio. Und zwar ist es von der aktuellen Veröffentlichung Another Dimension, der Song Choice. Wurde original 2017 auf dem Tokyo-Label Break the Records veröffentlicht. Und das ist jetzt hier die Euro-Lizenzpressung auf Farewell aus 2018. Genau. Dann viel Spaß damit. Los geht's. Los geht's. Wir sind wieder bei DIY or Die auf Radio Z. Das war ein Vorwort mit Choice. Und der nächste Song wird von etwas nicht ganz so aktuellem sein, und zwar die aktuelle Platte, doch, aber aus 2017, von Cloak Dagger. Das ist mittlerweile das dritte Album von der Band. Und das war auch meine Lieblingsplatte oder eine meiner Lieblingsplatten in 2017. Der Song wird heißen oder heißt Getaway. Ja, los geht's. Thank you. Das war ein Cloak Dagger mit Getaway. Und es ist total super, dass du die mitgebracht hast. Wir hatten uns da letztens drüber unterhalten und ich hatte diese Platte vergessen. Ich wollte damals, als sie neu rauskam, mir anhören. Ich hatte sie mir auch angehört, aber ich habe sie mir nicht geholt, weil ich sie dann wieder vergessen habe. Und als wir uns letztens drüber unterhalten haben, habe ich nochmal reingehört und ich finde sie sehr geil. Und deswegen voll gut, dass du die jetzt heute hier mitgebracht hast. Ihr sollt euch die auch anhören, wenn ihr die noch nicht kennt. Ja, so, das nächste wird auch was relativ Aktuelles sein. Ist, glaube ich, im März rausgekommen, diesen Jahres. Und zwar von The Estranged, eine klassische Single, 2-Song-Single. Und da werden wir die A-Seite hören, Frozen Fingers, und so heißt die Single auch. Und ist auf Sabotage rausgekommen 2018. Bemerkenswert ist noch, dass die Songs bereits 2013 aufgenommen wurden. Und auf der B-Seite ist ein Cover, das wollte ich dann doch nicht spielen, weil ich einen Song von The Estranged spielen wollte. Und zwar von, im Original ist der Song von einer niederländischen Band namens Q65, die mir bis dahin unbekannt war, aber die werde ich auch mal auschecken. So, und jetzt kommt Frozen Fingers von The Estranged. Das war jetzt doch die B-Seite, also über die ich gerade gesprochen hatte. Wir drehen die Platte schnell um und dann geht's. Weil ich reinquatschen muss wie ein Cloak-Dagger, habe ich Sachen falsch aufgelegt. Aber jetzt stimmt alles. Jetzt stimmt alles, jetzt kann es losgehen. Okay. jetzt Frozen Fingers. Und wir sind immer noch bei DIY or Die auf Radio Z. Als nächstes habe ich ein bisschen was Flotteres dabei. Und zwar ist das von einer aktuellen Split 7-Inch EP von Hordatüder, den Song Politiker Slugged. Ich habe nicht ganz genau herausgefunden, was das bedeuten soll. Entweder Politikerschlacht oder Politikerschlachtung, aber da müsste man jemand fragen, dessen Schwedischkenntnisse über meine hinausgehen. Ein feiner Unterschied. Naja. Ja, jedenfalls eine Split 7-Inch Unleashed the Fucking Fury heißt die. Ist zusammen mit der Tokyota-Band Crucial Section und ist im Original 2015 auf CD erschienen und jetzt erst vor wenigen Wochen auf La Familia rausgekommen auf Vinyl. Ich habe die Pre-Order-Version im gelb gesprenkelten Vinyl. Gelb, schwarz, Marble, irgendwas. Genau. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, dann Politiker Slugged. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Politiker Slugged von Hordatüder. Joi, das waren Hordatüder und wir sind immer noch bei DIY auf Radio Z. Ja, jetzt läuft es ganz gut. Mhm. Macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Jesse legt gerade wieder was auf. Und zwar von No Problem, von der aktuellen 12-Inch LP Let God Sort Them Out, den Song Say Goodbye. Ist jetzt das dritte Album von No Problem aus Edmonton, Alberta, Kanada. Genau, und das ist hier die Euro-Version auf Taken by Surprise. Die ist im Juli rausgekommen. Los geht's. So, das waren No Problem mit Say Goodbye. Starkes Stück. Jetzt etwas älteres habe ich jetzt auch noch dabei. Und zwar von der Band Screaming Sneakers. Und zwar der Song heißt Violent Days und er ist von der Marching Orders 7 Inch. Die ist original 1982 erschienen auf dem bandeigenen Label Screaming Sneakers Records. Und hierbei handelt es sich aber natürlich um ein... Und es ist voll schön, du hast Katzenhaare auf deinem Platten. Oh, oh Gott. Ich war gerade ein bisschen gerührt. Das liegt an, der, an dieser Plastik-Innenhülle. Ja. Die zieht... Aber es ist sehr... Aus dem okay, dann legen wir mal los. Das waren Screaming Sneakers mit Violent Days, glaube ich, Days, oder? Ja. Genau. Und jetzt machen wir noch ganz kurz dazwischen mal den Veranstaltungskalender für den September. Da geht's los am Samstag, den 1. September. Da spielen in Nürnberg im P31 Social Enemies und noch eine Band, die anscheinend aber noch nicht klar war. Hardcore Punk aus Leipzig. Am Samstag, den 15.09., spielen auch im P31 De Savoir Vivre und Interpunkte. Zweimal tschechischer Crosspunk. Und dann auch am Samstag, den 15.09., wie vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ist in München im Café Kult das Hieb- und Stichfest. Da spielen Syndrom 81, 81, Abfuck aus Moron und Agne Kid Joe. Dann am Donnerstag, den 20. September, spielen auch im Café Kult in München Tragedy und Nörgel. Am Montag, den 24.09., gibt es die nächste DIY or Die-Sendung. Und dann gibt es noch einen Termin, den ich gefunden habe. Am Sonntag, den 30.09., spielen im Zentrum Wiesengrund, auch noch bekannt als Jugendhaus Erlangen, aber es heißt jetzt einfach Zentrum Wiesengrund. Könnt ihr euch auch mal merken. Da spielen Locktender aus Cleveland, Atlantic Waters aus Münster und Masada aus Erlangen. Dreimal Screamo und davor und danach wird noch aufgelegt. Die Playlist findet ihr auf unserem Blog, diyordie-blogspot.de. Und wir hören jetzt Tragedy mit dem Song Live. We'll be right back. Das war ein Tragedy mit dem Song Live von der Can We Call This Live EP. Und wir spielen noch einen Song für die Veranstaltungstipps. Und zwar von Masada hören wir den Song 4. Also 4 wie die Zahl, nicht wie das englische Wort. Und es geht so. Das waren Masada mit dem Song 4 und ich winke nach Erlangen. Genau, und das waren die Veranstaltungstipps für den September. Und jetzt gibt es noch 2 Songs, oder? Oder wenn haben wir noch Zeit? Naja. Ich weiß nicht genau, wie lang der ist, aber wir könnten einfach... Deine Lieder sind aber nicht so lang, oder? Na, 2 Songs schaffen wir noch. 2 oder 3? 2, also 3 schaffen dann, wir nicht mehr. Dann bist du dran. Okay, dann bin ich dran. Ja. Okay. So, dann rutsche ich nochmal rüber. Ich habe hier noch was dabei von der Band Unarm aus Tokio. Und zwar haben die so eine Art Konzeptalbum zu der Reaktorkatastrophe in Fukushima gemacht. Das Album heißt Myth and Reality 311, also weil das eben im März 2011 war, die Katastrophe. Und der Song heißt, also der englische Titel wäre Protest-Song. Auf der Platte steht da ein Kanji, ich kann es aber leider nicht richtig aussprechen und will mich jetzt auch nicht... Was? Hast du nicht geübt? genau. Hast du nicht dein Nachhilfelehrer, den Flo Ich hätte mal fragen sollen. Ja. Besser, wäre besser gewesen. Okay. Beim nächsten Mal. Protest-Song von Unarm aus Tokio. Das war, du musst bitte nochmal sagen, wie die Band heißt und das Lied. Ich habe es nämlich wieder vergessen. Unarm und der Song heißt Protest Song. Genau. Und damit sind wir auch schon an unserem Sendeende angelangt. ich weiß gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Das war, glaube ich, auch erst in der letzten Sendung. Es war so sowas, was man so aus Versehen sagt. Aber es gefällt mir, deswegen möchte ich das jetzt hier übernehmen. Und ich läute hiermit also das Sendeende ein. Wir haben noch so ein paar Sekunden. Und ja, es war auf jeden Fall heute DIY or Die mit Jess und Ronny. Und in der nächsten Sendung ist dann Andi wieder mit dabei und vielleicht auch der Ronny. Da haben wir gerade schon drüber geredet. Es war auf jeden Fall sehr schön, dass mal wieder jemand anders mit dabei war.